let I shy cry scheint der Mond. Geschichten zur Harfe. Es war einmal ein König, Der war rundum glücklich und zufrieden. Eines Tages jagte er ein Kaninchen, das er aber nicht tötete, denn das Kaninchen war eine Fee. Die wollte ihm einen Wunsch erfüllen. Der König wünschte sich, sein Sohn solle ein redlicher Mensch werden. Dann starb er. Der Sohn aber wurde verhätschelt von der Amme. Und als ein hübsches Mädchen, eine Schäferin, später seine Liebe ausschlug, wurde er verbittert und boshaft. Die Fee bestrafte ihn und machte ihn den Tieren gleich, deren Neigungen er inzwischen angenommen hatte. So wurde aus dem Königssohn ein wahres Ungeheuer, mit dem Schwanz einer Otter, den Füßen eines Wolfes, den Hörnern eines Ochsen und dem Kopf eines Löwen. Weggesperrt wurde er in einen Käfig und viele Besucher zogen staunend daran vorbei. Auch eine Familie namens Ramsbutton, die hielt das Fabelwesen für einen Löwen und Albert, der Sohn, bohrte dem verzauberten Königssohn einen Stock ins Ohr. Das hätte er besser unterlassen, denn das Tier zog Albert in den Käfig und fraß ihn auf. Die Eltern holten den Wärter. »Sind Sie sicher, dass es Ihr Sohn ist, der gefressen wurde?« fragte der. »Ja«, sagte der Mann, »hier, das ist seine Kappe.« Dann kam der Direktor der Anlage und bot eine Entschädigung. Der Mann wollte schon einwilligen, aber die Frau wollte zur Polizei. Der Beamte dort sagte, niemand sei wirklich schuld. Das Ehepaar Ramsbutton, hoffte er, könne ja einen neuen Sohn zeugen. »Das ist Zeitverschwendung«, sagte die Frau. »Einen Sohn zeugen und aufziehen, nur damit ihn am Ende ein blöder Löwe frisst, ohne mich.« I will wait out till my sighs are steeped in burning flowers. I will take the sun in my mouth. So Mr. and Mrs. Ramsbottom, quite rightly, when all said and done, complained to the animal keeper that the lion had eaten their son. And the keeper was quite nice about it. He said, "What a nasty mishap. Are you sure that it's your lad he's eaten?" Pa said, "Am I sure? There's his cap." So the manager had to be sent for. He came and he said, "What's to do?" Pa said, Yon lion's et our Albert. And him in his Sunday clothes, too. Their mother said, Right's right, young fella. I think it's a shame and a sin for a lion to go and eat Albert after we've paid to come in. The manager wanted no trouble. He took out his purse right away, and he said, How much to settle the matter? And Pa said, Well, what do you usually pay? My mother had turned a bit awkward when she thought where her Albert had gone. She said, No, someone's got to be summoned. So that was decided upon. Round they went to the police station, in front of a magistrate chap. They told him what had happened to Albert, and they proved it by showing his cap. The magistrate gave his opinion that no one was really to blame, and he said that he hoped the Ramsbottoms would have further sons to their name. At that, Mother got proper blazing. And thank you, sir, kindly, said she. What, waste all our lives raising children to feed ruddy lions? Not me. We'll be right back. Voll scheint der Mond. Geschichten zur Harfe. Mit der Zeit dämmerte dem zum Untier verwandelten Königssohn, welchen Irrtümern er erlegen war, und er begann zu bereuen. Die Fee erbarmte sich seiner und verwandelte ihn zunächst in einen treuen Hund, kurze Zeit später dann in eine weiße Taube. Als solche flog er jenem Schäfermädchen auf die Schulter, das einst seine Liebe ausgeschlagen hatte. Das war nun allerdings so entzückt, dass es ausrief, es wolle sein Leben lang nicht mehr von der Seite des Vogels weichen. Nicht mehr von der Seite des Vogels weichen. Kaum hatte es das gesagt, verwandelte sich die Taube in einen stattlichen Prinzen. Die beiden wurden ein Paar, bewohnten ein Schloss an der Küste und zeugten kurz darauf ein Kind. Ein wunderhübsches Mädchen. Um dem Kind die besten nur denkbaren Gaben mit auf den Lebensweg zu geben, wurden alle Feen aus dem ganzen Land geladen, damit eine jede von ihnen dem Kind ein Geschenk mache. Dornröschen. In der deutschen Fassung dieses sogenannten Feenmärchens kommen 12, in der älteren französischen Fassung 7 Feen zur festlichen Tafel. Und dort, ganz überraschend und nicht eingeladen, kommt eine 8. hinzu. Für die allerdings ist keins der kostbaren Essbestecke aufzutreiben. Das lässt diese Fee zur Furie werden und sie verdammt die junge Königstochter zum Tode, sobald die sich mit der Nadel einer Spindel steche. Eine andere Fee hat das kommen sehen und sich vorzeitig hinter einer Tapete versteckt. Nun springt sie hervor, aufheben, freilich kann sie den Fluch nicht, aber ändern. Statt zu sterben, soll das junge Mädchen in einen 100 Jahre währenden Schlaf fallen, verkündet sie. Der König ist erleichtert und beschließt, alle Webspindeln im Lande zu vernichten. So geschieht es. Was er nicht ahnt, in einem geheimnisvollen Turm ganz in der Nähe sitzt unbeobachtet eine alte Frau und spindelt und spindelt. Und irgendwann wird Dornröschen diesen Turm entdecken und neugierig und ängstlich zugleich die Stufen emporsteigen hoch zur Dachkammer. Come on, old fairy, it's your turn now. Listen, all of you, king, queen, courtiers, guards and servants, listen to my gift. Princess, you will be beautiful, intelligent, graceful. You will dance and you will sing. You will play musical instruments perfectly. All this until the day when you will pierce your hand with a spindle and die. Oh, oh, oh, oh, it's impossible. It's dreadful. Guards, seize that woman. I've never seen a woman run so quickly. You mustn't forget that she is a fairy. Don't worry, your majesties. The little princess will not die. No. It's true that I'm not strong enough to undo entirely what my elder has done. Oh. The princess is going to pierce her hand with a spindle. But instead of dying, she will simply fall into a deep sleep, which will last for 100 years. At the end of that time, a prince will come and wake her up. Thank you with all my heart, sweet fairy. Musicians, tune up your instruments. Musik I live by the ocean. And during the night, I dive into it. To the bottom, underneath all currents, and drop my anchor. This is where I'm staying. This is my home. I live by the ocean. During the night, I dive into it, down to the bottom. Underneath all currents, and drop my anchor. This is where I'm staying. This is my home. Princess. Good afternoon. Good afternoon, old lady. Who are you? And where was the music coming from I heard a moment ago? I'm just an old woman, as you can see, and I spin on this wheel. I've got a magic spindle as well. It's the spindle which makes the music. Here, take it in your hands, and you'll hear the music start again. Quickly now, take it in your hands. Thank you very much. Sticht Dornröschen sich die Nadel der Spindel in den Finger, fällt sie in einen 100 Jahre währenden Schlaf. Dann kommt ein Prinz, küsst sie wach und nimmt sie schließlich zur Frau. Voll scheint der Mond, Geschichten zur Harfe. Joanna lässt ihr Haar herunter, so steht es in einem Infoschreiben anlässlich des neuen Albums der Sängerin, Pianistin und vor allem Harfenistin Joanna Newsom. Ist Joanna Newsom in Wahrheit Rapunzel? Wer aber ist dann Dornröschen? Vielleicht Sina Parkins aus New York, die wir bereits an der Seite von Björk haben spielen hören, oder aber Alice Coltrane, die hier im Hintergrund die Harfe spielt, oder aber ist es die britische Harfenistin Fiona Hibbert? Deren Werdegang mutet ähnlich geheimnisvoll und rätselhaft an wie die märchenhaften Irrungen und Wirrungen all der verzauberten Prinzen und Prinzessinnen. In den 70er Jahren hinterließ Fiona Hibbert ihre Harfenspuren auf einem Album der Progressive Rock Band Camel. Im Jahr 2005 taucht ihr Name in den Credits eines Albums auf, das der Amerikaner Jeb Nichols aufgenommen hat. Now Then heißt es. Und dann, auf einer mit Kinderliedern bestückten Compilation, wirkt sie zuletzt am Themensong mit. Young at Heart, die sonstigen Lieder darauf stammen zum Beispiel von Bonnie Prince Billy, dem Lambchop-Kopf Kurt Wagner und vielen anderen. Thank you. Toll scheint der Mond. Geschichten zur Harfe. Die hier stark verkürzt wiedergegebenen Märchen habe ich übrigens noch einmal nachgelesen in einem Buch namens Die schlafende Schöne, französische und deutsche Feenmärchen des 18. Jahrhunderts. Gefunden habe ich dieses Buch vor einiger Zeit in einem Schlosspark. Es befand sich in einem rustikalen Schrank aus Holz, den jemand, der es offensichtlich gut meinte, irgendwann einmal mitsamt zahlreichen zur freien Verfügung gestellten Büchern unter eine Trauerweide gerückt haben musste. Vielleicht ein Prinz, eine Prinzessin oder aber eine Fee. Ich weiß es nicht. Jedenfalls scheint mir das alles so etwas wie eine märchenhafte Fügung zu sein. Jedenfalls für den Moment. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Camel haben wir gerade gehört und wir schließen mit Jab Loy Nichols. Seem like only bad fruit grows on my family tree. Seem like only bad fruit grows on my family tree. My daddy and his brother Bill, they grew up down in Arkansas. My mama shakes her head and says, those boys, they never grew up at all. Seem like only bad fruit grows on my family tree. Seem like only bad fruit grows on my family tree. I've seen bad fruit go falling down, watch it rotten all around, leave behind a poison ground. Time after time, that's what I found. Seem like only bad fruit grows on my family tree. Seem like only bad fruit grows on my family tree. Lonnie Bill, my brother too, are doing time upstate again. My mama shakes her head and says, never had much luck with men. Seem like only bad fruit grows on my family tree. Seem like only bad fruit grows on my family tree. Where is all my family now? Living just outside the line.